Erster danach sah ich eine offene Tür im Himmel und hörte dieselbe Stimme wie zuvor, die laut wie eine Trompete zu mir sprach. Sie forderte mich auf, hinaufzukommen, damit sie mir zeigen könne, was in der Zukunft geschehen muss. Zweiter in diesem Moment wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und sah plötzlich einen Thron im Himmel stehen, auf dem jemand saß. Dritter die Gestalt auf dem Thron leuchtete so hell wie kostbare Edelsteine, während ein Regenbogen, der wie ein grüner Smaragd glänzte, den Thron umgab. Vierter um diesen Thron herum standen 24 andere Throne, auf denen Älteste saßen, die weiße Kleider trugen und goldene Kränze auf ihren Köpfen hatten. Fünfter vom Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus, während davor 7 Fackeln brannten, welche die 7 Geister Gottes sind. Sechster vor dem Thron befand sich eine Fläche, die wie ein gläsernes Meer aus Kristall aussah, und in der Nähe des Throns standen 4 besondere Wesen, die überall Augen hatten. Siebter das erste Wesen sah aus wie ein Löwe und das zweite wie ein Stier, während das dritte ein menschliches Gesicht hatte und das vierte einem fliegenden Adler glich. Achter jedes dieser 4 Wesen besaß 6 Flügel und war überall mit Augen bedeckt, während sie Tag und Nacht ohne Pause riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der jetzt da ist und der noch kommen wird. 9. Immer wenn diese Wesen demjenigen, der ewig lebt und auf dem Thron sitzt, Ehre, Lob und Dank aussprechen, reagieren die Ältesten darauf. Zehnter die 24 Ältesten fallen dann vor dem Thron nieder, um den ewigen Gott anzubeten, wobei sie ihre goldenen Kränze als Zeichen der Ehrfurcht vor den Thron legen. Elfter sie rufen dabei, unser Herr und Gott, du bist würdig, allen Preis, alle Ehre und alle Macht zu empfangen, weil du alle Dinge erschaffen hast und sie durch deinen Willen existieren.